Gegen Mittag warfen sie mich vom Heuwagen. Ich war am Abend zuvor aufgesprungen, unten an der Grenze, und sackte gleich ab. Ich war hundemüde nach den 3 Wochen in Tijuana. Und als sie hielten, um den Motor abzukühlen, sahen sie meinen Fuß herunterhängen. Immerhin. Sie gaben mir noch eine Zigarette. Sag mal, Chef, ist nicht zufällig einer in einem hellblauen Cadillac vorbeigekommen? Ich machte mich auf die Socken, um was Essbares aufzutreiben. Heute? Ja. Und so kam ich zu dir, Cora. Nach Twin Oaks. Heute nicht. Willst du was essen? Tja, ich kann ja schon mal anfangen. Also, Orangensaft, Cornflakes, Spiegeleier mit Speck, Enchiladas, Pfannkuchen und Kaffee. Wenn der Postmann 2-mal klingelt. Hörspiel nach dem Roman The Postman Always Rings Twice von James M. Cain. Musik Gerd Bessler. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Die Spiegeleier kommen sofort. Ah, eins muss ich dir gleich sagen, Chef. Wenn der Kerl mit dem Cadillac nicht auftaucht, brauche ich Kredit. Er hat mich nämlich eingeladen. Gut, gut. Ist nicht satt. Gar nicht so blöd, der Grieche. Hat's gleich gefressen. Was kannst du? Naja, so einiges. Warum? Ich kann jemanden brauchen. Ein Geschäft. Hübsche Bude. Die Luft ist gut. Kein Nebel wie in Los Angeles. Überhaupt kein Nebel. Verstehst du was von Autos? Ich bin mit einem Schraubenschlüssel in der Hand geboren. Und? Was und? Gefällt's dir hier? Ich hab dich zuerst gesehen, Cora. Du warst in der Küche. Hinten in der Küche. Die Spiegeleier. Danke, Ma'am. Wie heißt du? Frank Chambers. Nick Papadakis. Und das ist Cora, meine Frau. Von Enchiladas verstehen Sie was? So? Die heute Mittag waren erstklassig. So? Doch, doch. Von Enchiladas verstehe ich nämlich was. Und ich verstehe was von Anmache. Wer macht denn hier an? Sie denken, ich bin Mexikanerin. Ach, was? Keine Spur. Doch, das denken Sie. Sie sind nicht der Erste. Damit Sie es nur wissen, ich bin genauso weiß wie Sie. Merken Sie sich das. Sie sehen überhaupt nicht mexikanisch aus. Sag ich ja, ich bin genauso weiß wie Sie. Nicht ein bisschen. Diese mexikanischen Weiber haben alle breite Hüften. Runde Beine und die Titten. Gleich unterm Kinn. Gelbe Haut und Haare wie mit Speck frisiert. So sehen sie doch nicht aus. Ihr Haar ist weich und lockig, wenn es auch schwarz ist. Das einzige Mexikanische an ihnen sind die Zähne. Die haben alle weiße Zähne, das muss man ihnen lassen. Vor der Heirat hieß ich Smith. Klingt nicht sehr mexikanisch, ja? Nein, nicht sehr. Außerdem bin ich nicht aus der Gegend. So? Ich bin aus Iowa. Smith? Aha. Und der Vorname? Cora. Kannst mich so nennen, wenn du willst. Und wie bist du an deinen Griechen gekommen? Da wusste ich, wo es lang geht, Cora. Und du wusstest es auch. Dir standen nicht nur die Enchiladas und nicht nur deine schwarzen Haare. Dir stank die ganze Sache mit dem Griechen. Sie gab dir das Gefühl, keine Weiße zu sein. Cora. Gut. Cora. Zu mir kannst du Frank sagen. Du hattest einen Kittel an. So einen weißen, wie ihn alle tragen. Beim Zahnarzt oder beim Bäcker. Am Morgen war er sauber gewesen, aber jetzt war der Kittel nicht mehr sauber. Verschwitzt. Ein bisschen verschwitzt. Ich konnte dich riechen, Cora. Jetzt guck dir das mal an. Ganz schön ist Sturm. Ich konnte nicht schlafen, die ganze Nacht nicht. Jetzt guck dir mal das Schild an. Ja, kaputt. Naja, war eh Schrott. Ein Wunder, dass es überhaupt gehalten hat. Ja, mach neue Birne rein, häng es auf, ist gut so. Wie du meinst. Ist ja dein Laden. Wieso? Glühbirnen sind altmodisch, man nimmt jetzt Neon. Neon? Aha. Ja, Neon. Gut. Was ist Neon? Neon, naja, halt Neon, diese kleinen bunten leuchtenden Dinger. Ach so, klar, Neon. Außerdem braucht man weniger Strom, nur noch ein Viertel. Weniger Strom? Ja, und dann guck mal, Twin Oaks, sonst steht da nichts. Also davon kriege ich keinen Appetit, dafür trete ich nicht auf die Bremse. Das Schrottding, da kostet dich Geld, du weißt bloß nicht. Neon? Klar, schaff dir ein neues an. Mach ich, zum Teufel damit, ich fahre gleich los. Noch einen Teller von vorn. Mm. Oh, danke. Eigentlich wollte ich ja mit, aber dann habe ich mit dem Kochen angefangen. Alles klar, Cora. Mm. Bei mir draußen an der Tankstelle ist heute auch eine Menge los. Naja, Nick wird schon. Was soll das? Klingt so, als will da einer rein. Ist die Tür abgeschlossen? Ich muss sie abgeschlossen haben, Cora. Baby, guck mich nicht so an. Sag nicht, du hast es nicht gewusst. Sag jetzt nicht, du hast es nicht gewollt. Ich muss aufmachen. Na, lass. Dann doch zu, hä? Kann doch keiner rein. Ich muss kochen. Ich muss doch den Teller... Lass den blöden Teller. Frank. Nein. Nicht jetzt. Komm schon, Cora. Frank, die Leute... Nein! Komm schon! Ja, gut so. Frank! Halt's Maul, Cora. Oh. Halt endlich's Maul. Okay, Frank, okay. Ja, Cora. Komm her. Komm endlich her. Ja, ist gut, Baby. Ist ja gut. Halt's Maul, Frank. Beiß. Ja, Cora. Beiß endlich, Frank. Beiß mich. Los. Beiß. So geht's nicht weiter, Frank. Klar, Baby. Wie hast du dir denn eigentlich geangelt? Das hast du mir nie erzählt. Ich hab dir noch gar nichts erzählt. Stimmt. Mit Reden haben wir uns nie aufgehalten. Wenn du mal 2 Jahre in einer Garküche in Los Angeles gearbeitet hast, nimmst du den ersten Kerl mit einer goldenen Uhr. Wann bist du aus Iowa weg? Vor 3 Jahren. Ich habe eine Schönheitskonkurrenz gewonnen. Der Preis war eine Reise nach Hollywood. Als ich aus dem Zug steige, stehen da 15 Kerle und fotografieren mich. 2 Wochen später war ich in der Garküche. Warum bist du nicht zurück? Den Triumph wollte ich ihnen nicht gönnen. Warst du gar nicht beim Film? Probeaufnahmen. Das Gesicht war in Ordnung. Als ich reden musste, wussten sie Bescheid. Und dann? 2 Jahre habe ich mich von irgendwelchen Typen kneifen lassen. Dann kam er. Ich habe ihn genommen. Und lieber Gott, ich wollte auch bei ihm bleiben. Aber ich halt's nicht mehr aus. Kann ich mir gut vorstellen. Glaube ich nicht. Das kann sich kein Mann vorstellen, wie das für eine Frau ist. Wenn sich dir der Magen umdreht, wenn der Fettsack dich bloß anfasst. Ich halt's nicht mehr aus. Warum hauen wir nicht ab? Ich habe schon oft dran gedacht. Wirklich oft. Wir lassen den Griechen sitzen und hauen ab. Und wohin? Irgendwohin. Weißt du, wo das hinführt? Überall hin, wo wir nur hinwollen. Keine Spur. In die Garküche. Mich in die Garküche und dich auf dem Parkplatz, wo sie dir einen Kittel anziehen. Das ertrage ich nicht, Frank. Was dann? Frank, liebst du mich? Klar. Liebst du mich über alles? Klar doch, Cora. Es gibt einen Ausweg, Frank. Nur einen. Dafür wird man gehängt. Nicht, wenn man's richtig macht. Du bist doch clever, Frank. Dir konnte ich keine Minute was vormachen. Er hat mir nie was getan. Er ist ganz in Ordnung. Ein Dreck ist da in Ordnung. Er stinkt, sag ich dir. Er ist schmierig und stinkt. Glaubst du, ich lass dich in einen Kittel mit Autopackdienst auf dem Rücken und drunter beehren sie uns wieder? Und er hat 4 Anzüge und ein Dutzend Seidenhemden? Gehört nicht das halbe Geschäft mir? Steh ich nicht in der Küche? Und du? Tust du gar nichts? Du redest, als wäre nichts weiter dabei. Küss mich, Frank. Komm schon. Willst du immer warten, bis er endlich mal in den Supermarkt nach Glendale fährt? Oder sich sein nächstes blödes Schild machen lässt? Komm schon. Beiß mich. Hau ab. Hau ab, du blödes Biest. Feierabend? Bin nur raus, den Wagen holen. Ihr Wagen? Gehört dem Boss? Alles klar. Wollte bloß mal nachgucken. Sehen Sie sich das an. Was denn? Klettert da die Leiter rauf. Ah, na? Ich hab Katzen ganz gern. Man weiß nie, was sie so machen. Ne. Schönen Abend noch. Ja. Wiedersehen. Scheiße! Erkennen Sie Ihre Frau? Schämen Sie sich nicht, im Bad auszurutschen wie ein kleiner Junge? Nur weil das Licht ausgeht? Ihre Frau ist sehr böse auf Sie. Wollen Sie nicht mit ihr reden? Da war doch alles dunkel. Morgen kommt er nach Hause. Du weißt, was das heißt. Ich weiß. Ich muss mit ihm schlafen. Ich weiß. Würdest du auch. Nur, wir sind weg, wenn er kommt. Ich hab gehofft, du sagst das. Nur du und ich und die Landstraße, Cora. Du und ich und die Landstraße. Aber dafür sind wir beisammen. Ja, Cora, dafür sind wir beisammen. Lima Lager. Frank, alter Gauner, wo warst du? Die Kennis. Warum läufst du weg, wenn ich mir den Kopf aufknalle und dich dringend brauche? Nick, alter Junge. Warum gehst du mir weg? Ach, du kennst mich doch, Nick. Ich bleib eine Weile und dann muss ich wieder los. Dafür hast du dir den besten Augenblick ausgesucht. Was arbeitest du? Ach, was, du arbeitest nicht. Ich kenne dich. Komm mit, Koteletts kaufen. Ich erzähl dir alles. Ja. Bist du allein da? Frag nicht so blöd. Cora und ich, wir können nicht zusammen weg. Der eine geht, der andere bleibt zu Hause. Kommst du mit? Ich trinke erst meinen Kaffee. Gut, lass dir Zeit. Cora und ich, wir fahren morgen nach Santa Barbara. Was soll die ganze Arbeit? Manchmal muss man ein bisschen Spaß haben. Wir wollen uns die Fiesta anschauen. Und du kommst mit. Wie gefällt dir das, Frank? Soll ja ganz nett sein, ne? Du Weiber, jede Menge. Und Musik. Tanz auf der Straße. Komm, Frank, das ist was für dich. Ich weiß nicht. Cora kriegt eine Stinkwut. Ich treffe dich und bringe dich nicht mit. Okay, vielleicht ist sie ein bisschen hochnäsig zu dir. Aber sie weiß, du bist okay. Komm, wir fallen alle drei. Wir wollen uns amüsieren. Na gut. Wenn sie auch dafür ist. Bésame, bésame, Halt mal, dreh um, Cora, du hast dich verfahren. Ich weiß, wo wir sind. Hier geht's zum Malibu Beach. Ich hab dir doch gesagt, wir machen einen kleinen Umweg und fahren dann nach Santa Barbara. Fahre langsam. Ich fahr ja langsam. Fahr ganz langsam. Sonst brechen wir uns alle das Genick. Gut so, Cora. Jetzt im Leerlauf das kleine Stück bergab, ohne Kühlung. Hey, Frank, schau dir das an. Was? Ruhig Blut, Frank. Den Zeiger. Ruhig Blut. Was zeigert er denn? Uiuiui, 96 Grad. Schraubenschlüssel parat? Gleich kocht er. Warte, bis er sich vorbeugt. Lass ihn doch kochen. Jetzt. Scheiße. Sing uns was. Hey, sing uns was. Oder gar nicht so schlecht. 2 Komm, Nick. 58 Stell dich nicht so an. Wir sing um Jesu. Oh. Que tengo miedo. 2 58 Que tengo miedo. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Es reicht nicht. Que tengo miedo. Hörst du, es reicht. Es wird spät. Que tengo miedo. Los, rein, Nick, wir fahren weiter. Warte, bis er einsteigt. Bist du hinter ihm? Que tengo miedo. Komm schon endlich. Que tengo miedo. Que tengo miedo. Ja. Der Klotz. Augenblick, Frank. Der Klotz, mach schon. Ja. Cora. Warum regst du dich auf, Frank? Keine Panik. Alles läuft nach Plan. Die gottverdammte Karre steht astrein vor dem Abhang. Wie geplant. Und da geht sie auch gleich runter. Mit Nick. Wie geplant. Also. Ruhig Blut. Pass. Klotz zwischenschneiden. Hinterachse. Cora, er passt. Gut so, Frank. Weiter. Ich schaff's nicht. Verdammte Scheiße, ich schaff's nicht. Die verdammte Karre muss. Komm her. Ich schaff's nicht. Okay. Eins. Muss. Und zwei. Muss. Und drei. Muss. Gott sei Dank. Er brennt nicht. Ja. Gott sei Dank. Und jetzt. Komm. Den Abhang runter. Oh, Baby, mach dich nicht so schwer. Ganz ruhig, Frank. Gut, Frank. Ganz ruhig. Komm. Bis jetzt läuft alles wie geschmiert. Halt durch. Nick ist fertig. Die Karre ist unten und brennt nicht. Gut, Frank, ist ja nicht mehr weit. Gut. Die Karre brennt nicht. Und Und wieso sind Sie bei eingeschalteter Zündung nicht mitverbrannt, Mr. Chambers? Erklären Sie uns das bitte. Da hättest du dir was einfallen lassen müssen, Mr. Chambers. Geht's noch, Frank? Klar, Cora. Ist ja nicht mehr weit. Meine Herren, Cora Papadakis Stöckelabdruck zeigt nur bergauf. Da werden Sie sich was einfallen lassen müssen. Falls es überhaupt auffällt. Jetzt die Bluse. Reiß sie auf. Reiß sie auf. Merkt ihr das? Ja. Ja, beim Rausklettern. Gut, Frank, gut. Und wie du zu dem da gekommen bist, weißt du nicht. Ah! Gut, Frank. Gut, ja. Ja, gut. Cora. Cora. Ja, Frank. Es muss sein. Ja. Ja, Frank. Jetzt. Ja, Frank. Und hier. Dann mach's mir endlich. Mach's mir. Nie wieder ein perfekter Mord. Diesmal mache ich's anders. Ganz anders. Nicht wie beim letzten Mal. Kennen Sie diesen Mann? Das war mein Mann. Name? Nick Papadakis. Eine winzige Kleinigkeit, eine kleine, beschissene, winzige Kleinigkeit. Und wir sitzen fest. Diesmal mache ich es anders. Diesmal will ich von Anfang an verdächtig wirken. Von Anfang an. Je verdächtiger, desto besser. Und wo befand sich Mr. Chambers? Unter dem Rücksitz, eingeklemmt. Wie sah er aus? Klaffende, stark blutende Wunde am Kopf, mehrere blutende Wunden am Rücken, der rechte Arm offenbar gebrochen. War er bei Bewusstsein? Er war weg. Völlig betrunken. Ich erzähle Ihnen am besten erstmal Quatsch. Kommt doch nicht drauf an. Bei einer Voruntersuchung kommt gar nicht drauf an. Einfach ein Haufen Quatsch. Ich weise Sie darauf hin, dass jede Ihrer Aussagen gegen Sie verwendet werden kann. Mr. Chambers, Sie sind nicht gezwungen auszusagen, es sei denn, Sie wünschen es. Später, wenn es wirklich drauf ankommt, nehme ich einfach alles zurück. Ich überlege mir es und dann nehme ich einfach alles zurück. Dann erzähle ich Ihnen was anderes. Ich weiß nur, dass ich immer so lang fuhr. Dann gab der Wagen unter mir nach und irgendwas fiel mir auf den Kopf. Das nächste ist, ich wache im Krankenhaus auf. Sie fuhren? Ja, Herr Richter. Sie wollen sagen, dass Sie am Steuer saßen? Also, erstmal muss ich verdächtig wirken. Am Anfang. Weil ich doch so besoffen war. Und je verdächtiger ich bin, desto weniger wird die Sache später nach Mord riechen. Wenn's drauf ankommt. Sind Sie ganz sicher, dass Sie fuhren? Ganz sicher. Hatten Sie was getrunken? Nein, Herr Richter. Wenn ich gleich meine Geschichte bringe, klingt sie so gemacht. Wer fuhr den Wagen? Ich. Wo saß der Mann? Auf dem Rücksitz. Hatte er getrunken? Muss ich darauf antworten? Nein. Frank Chambers plant nie wieder einen perfekten Mord. Nie wieder. Die Geschworenen haben entschieden. Nick Papadakis, identifiziert durch seine hier anwesende Frau, ist auf der Malibu Lake Road durch einen Autounfall ums Leben gekommen. Der Autounfall ist entweder ganz oder teilweise von den hier anwesenden Frank Chambers und Cora Papadakis verschuldet. Die genannten Personen sollen vor einem Schwurgericht des Staates Kalifornien zur Verantwortung gezogen werden. Die Sitzung ist geschlossen. Waren Sie mal in Frisco? Bin dort geboren. Kansas City, New York, New Orleans, Chicago? Kenn ich. Die Stadt oder das Gefängnis Mr. Chambers? Ach, Herr Staatsanwalt. Saßen Sie mal in Tucson? Also gut, 10 Tage wegen unbefugten Betretens des Eisenbahngeländes. Mhm. Salt Lake City, San Diego, Wichita. Treffer. Oakland. Volltreffer. 3 Monate. Hatte ein nettes Gespräch mit einem Bahndetektiv. Los Angeles? Ja, nicht der Rede wert. 3 Tage. Chambers. Wieso haben Sie den Job bei Papadakis überhaupt angenommen? Ich war blank. Und er brauchte einen. Kommt Ihnen das nicht komisch vor? Verstehe nicht, was Sie meinen, Herr Staatsanwalt. Jahrelang machen Sie einen Riesenbogen um jede Arbeit. Und dann kleben Sie plötzlich fest. 6 Monate bei Papadakis. Stimmt. Besonders gefallen hat's mir dann nicht, das gebe ich zu. 6 Monate, Chambers. Wollen Sie mich verarschen? Gestern war sie in meinem Büro, mit einem blauen Auge und auch sonst ein bisschen ramponiert. Den Rest habe ich mir auch schon angeschaut. Für sowas hat schon manch einer... Ihre Fantasie, Herr Staatsanwalt, möchte ich haben. Also gut, Chambers, Schluss jetzt. Sie haben zusammen mit der Frau den Griechen umgebracht. Je früher Sie es zugeben, desto besser. Das wird ja immer besser. Sie hat mit der Frau Geschlechtsverkehr. Ach ja, schön wär's. Und für wen halten Sie mich? Herr Staatsanwalt, ich habe schon von Leuten gehört, die einen Mord begangen haben, damit sie was kriegen, was sie haben wollen. Aber ich habe noch nie gehört, dass einer einen begangen haben soll für was, was er schon hat. Dann werde ich Ihnen sagen, weshalb Sie ihn umgebracht haben. Erstens war der Twin Oaks wert ca. $14,000. Und zweitens Papadakis, kleine Unfallversicherung, wert $10,000. Unfallversicherung? Moment mal. Was redet der für ein Scheiß? Eine kleine, nette Police. $10,000? Unfallversicherung? Wieso $10,000? 2 Tage vorher abgeschlossen. Für $46.72. Nick, du gottverdammtes Arschloch, das kannst du mir doch nicht antun. Trinken Sie, Chambers. Gleich wird Ihnen besser. So eine gottverdammte Scheiße kannst du mir doch nicht antun. Chambers, wenn Sie wieder mal einen Mord planen, legen Sie sich um Himmels Willen nicht mit den Versicherungsgesellschaften an. Die stecken 5-mal so viel rein, wie mir das Bezirksgericht von Los Angeles für einen Fall bewilligt. Von einer Unfallversicherung höre ich in diesem Augenblick das erste Mal. Chambers, Sie sind ja weiß wie ein Handtuch. Wären Sie an meiner Stelle auch. Legen Sie ein Geständnis ab. Bekennen Sie sich schuldig. Und ich hole vor Gericht mildernde Umstände raus für Sie beide. Kommt nicht in Frage. Ich hab's nicht getan. Kapiert? Sie meinen, sie hat's getan. Ach, Quatsch. Hören Sie mal, Chambers. In dem Wagen waren 3 Leute. Sie, die Frau und der Grieche. Dass der Grieche nicht war, liegt auf der Hand. Wenn Sie es nicht waren, bleibt nur die Frau. Verdammt nochmal, wer sagt denn, dass es überhaupt jemand gewesen sein muss? Sehen Sie, Chambers, jetzt kommen wir uns schon näher. Vielleicht haben Sie es nämlich wirklich nicht getan. Sie behaupten, dass Sie die Wahrheit sagen und vielleicht tun Sie es. Aber wenn Sie die Wahrheit sagen, müssen Sie was unternehmen. Dann müssen Sie Klage erheben. Klage? Was für eine Klage? Wenn sie den Griechen umgebracht hat, dann hat sie doch dasselbe mit Ihnen versucht. Das können Sie ja doch nicht durchgehen lassen. Vielleicht, wenn sie es war, aber ich weiß ja nicht, ob sie es war. Wenn ich es Ihnen beweise, unterschreiben Sie dann die Klage? Wenn Sie es beweisen können. Ich beweise es. Der Zeuge Wright sagt, der Wagen überschlug sich den Hang hinunter, aber die Frau war oben auf der Straße und winkte um Hilfe. Komisch, ne? Vielleicht war sie abgesprungen. Ist nicht zu machen. Man kann unmöglich aus einem geschlossenen Wagen abspringen, der den Abhang hinunterrutscht. Sie war nicht im Wagen, als er überkippte. Das beweist es doch, oder? Keine Ahnung. Unterschreiben Sie? Nein. Hören Sie, Chambers, das war kein Zufall, dass sich der Wagen zu früh überschlug. Es ging um Sie oder die Frau, und der Frau war klar, wer dabei draufzahlt. Blödsinn. Totaler Blödsinn. Wenn Sie nichts damit zu tun haben, wieso unterschreiben Sie dann nicht? Wenn Sie es nämlich nicht tun, weiß ich warum. Und die Geschworenen wissen es dann auch. Und der Richter ebenfalls. Hier? Genau da, Chambers. Sackett hat dich ganz schön angefasst, was? Ein bisschen. Er nimmt keine Rücksicht auf dein blaues Auge, der verpasst dir höchstens noch eins. Naja. Es gibt nur einen in der Stadt, der ihn schafft. Ach ja? Katz heißt er. Ein Freund von mir. So einen Freund müsste man haben. Pass mal auf. 48 Stunden können sie dich so behalten, ohne Anwalt. Aber wenn er von sich aus hier auftaucht, muss ich ihn ja reinlassen. Kapiert? Vielleicht taucht er ja von sich aus auf. Du meinst, du kriegst Prozente? Ich meine nur, er ist ein Freund von mir. Und wenn er nichts abgibt, wäre er ja kein Freund. Erstklassiger Mann, der Einzige, der Sackett das Fell über die Ohren zieht. Sie vertreten in diesem Prozess die Interessen der Pacific States Unfallversicherung. Das kann man so sagen, Mr. Katz. Ihre Gesellschaft will die Versicherungssumme nicht auszahlen, weil der Versicherungsfall nicht eingetreten ist. Präzis, Mr. Katz. Glauben Sie wirklich, dass diese Frau ihren Mann getötet hat und dass sie Frank Chambers entweder zu töten versucht oder ihn vorsätzlich in Lebensgefahr gebracht hat, die seinen Tod hätte hervorrufen können, und das alles, um von ihrer Gesellschaft $10,000 zu kassieren? In Beantwortung Ihrer Frage, Mr. Katz, darf ich bemerken, dass ich tausende solcher Fälle bearbeitet habe. Ich darf sagen, dass mir in meiner jahrelangen Praxis kein offenkundigerer Fall untergekommen ist. Ich glaube nicht, Mr. Katz, dass ein Verbrechen begangen wurde. Ich weiß es. Das ist alles, hohes Gericht. Meine Mandantin erklärt sich in beiden Anklagepunkten für schuldig. Alles vorbei. Großartig. Wann wird sie gehängt? Überhaupt nicht. Sie ist raus, frei. So wie im Gericht alles erledigt ist, kommt sie her. Moment mal, Mr. Katz. Ich verstehe bloß Bahnhof. Chambers, das ist mein größter Fall. Und keine 24 Stunden das Ganze. Eine Partie Poker, bei der jeder ein erstklassiges Blatt hat, das gibt's nicht alle Tage. Sie glauben vielleicht, der wahre Pokerspieler zeigt sich erst beim schlechten Blatt. Ein Dreck. Schlechte Blätter kriege ich jeden Tag. Aber so ein Spiel, wo jedes Blatt gewinnt, wenn es nur richtig ausgespielt wird. Ich verstehe immer noch bloß Bahnhof. Kommt noch, keine Angst. Erst muss ich die Karten hinlegen, sonst können Sie nicht verstehen, wie das Spiel lief. Ich dachte, ich war dabei. Klar, Sie und die Frau. Jeder mit einem ausgezeichneten Blatt in der Hand. Denn das war ein perfekter Mord, Chambers. Vielleicht wissen Sie gar nicht, wie perfekt. Der ganze Quatsch, mit dem Sackett sie einschüchtern wollte, dass Cora nicht im Wagen war, als er sich überschlug, dass sie die Handtasche bei sich hatte und so weiter, war doch keinem Pfifferling wert. Eine Frau kann doch nach der Handtasche langen, ehe sie abspringt. Das beweist noch lange kein Verbrechen. Das beweist bloß, dass sie eine Frau ist. Woher haben Sie das alles? Von Sackett. Von Sackett? Ja, von Sackett selber. $100 haben wir gewettet. Er machte sich lustig über mich. Der Fall sei todsicher. Er brauche nur die Karten auszuspielen und den Rest dem Henker überlassen. Ich hab's immer noch nicht kapiert. Wieso hatten Cora und ich ein gutes Blatt? Sie hatten eins, glauben Sie's. Aber Sackett weiß, dass kein Mann und keine Frau auf der Welt was damit anfangen können, wenn der Staatsanwalt sein eigenes Blatt richtig ausspielt. Er weiß, er braucht nur einen von euch gegen den anderen auszuspielen und er macht den Stich. Zweitens, er muss gar nicht groß recherchieren. Das macht schon die Versicherungsgesellschaft. Er macht keinen Finger krumm. Was bleibt zu tun? Er jagt ihnen mit dem, was die Versicherung recherchiert hat, ordentlich Angst ein und kriegt sie so weit, dass sie eine Klage gegen Cora unterschreiben. Er sticht ihr einziges Ass, ihre schwere Verletzung. Scheiße. Wenn sie so schwer verletzt sind, Frank, muss es doch Unfall sein. Scheiße, ich hab einfach Schiss gekriegt. Ja, mit Schiss muss man rechnen beim Mord. Und keiner rechnet genauer damit als Sackett. Also gut, jetzt hat er sie. Er zwingt sie, gegen die Frau auszusagen, und dann wird keine Macht der Welt verhindern, dass die Frau ihnen in den Rücken fällt. So sieht sein Blatt aus. Gar nicht so blöd, der Arsch. Jetzt schauen Sie in mein Blatt. Was sehen Sie? Nichts, offen gestanden. Nichts. Sackett auch nicht. Jetzt geben Sie Acht. Nachdem ich gestern bei Ihnen war, ging ich zu ihr und ließ mir eine Vollmacht geben für den Banksafe von Papadakis. Ich fand, was ich erwartet hatte. Es waren noch andere Policen im Safe. Aha. Ich ging zu dem Vertreter, der sie ausgestellt hatte. Er hatte auf seinem Vormerkkalender notiert, dass Papadakis Autohaftpflicht demnächst abläuft, also fährt er hin. Die beiden erledigen das ruckzuck. Dann macht der Papadakis darauf aufmerksam, dass er gegen alles versichert ist, außer gegen eigene Verletzungen. Papadakis interessiert sich sofort für die Unfallversicherung. Vielleicht war der erste Unfall schuld dran. Er unterschreibt, stellt einen Scheck aus und am nächsten Tag werden ihm die Policen zugeschickt. Aha. Verstehen Sie, Frank? So ein Vertreter arbeitet für viele Versicherungen und die Policen waren nicht alle von derselben Gesellschaft. Das ist Punkt 1, den Sackett vergessen hat. Aber die Hauptsache ist, Papadakis hat nicht nur die neue Police, er hat auch noch die alten. Und die gelten noch eine Woche. Hm. Und so hängt das Ganze zusammen. Die Pacific States Unfallversicherung haftet für eine Police auf $10,000 für privaten Unfall, falls Nick was zustoßen sollte. Die Guarantee of California, Nicks neue Autohaftpflichtversicherung, haftet bis zu $10,000 gegenüber Dritten. Genau wie die alte Haftpflichtversicherung der Rocky Mountain Fidelity. Das ist mein erster Trumpf. Sackett hat eine Versicherung für $10,000 in der Vorhand. Ich habe zwei Versicherungen für $20,000 in der Hinterhand. Alles klar? Tut mir leid. Bahnhof, ja, immer noch Bahnhof. Okay, ganz langsam von vorn. Wenn die Frau wegen Mord verurteilt wird, klagen Sie auf Körperverletzung, die Geschworenen sprechen Ihnen Schadensersatz zu und die Guarantee of California und die Rocky Mountain Fidelity müssen zahlen, bis auf den letzten Cent. Allmählich dämmert's. $20,000. Okay, das ist mein Blatt. Aber wie spiele ich es aus? Sackett hat seine Karten auf dem Tisch. Das Geständnis ist jeden Moment zu erwarten, also muss ich mich beeilen. Ich warte, bis der Mann von der Pacific States öffentlich erklärt, es sei ein Verbrechen begangen worden und dann, zack, plädiere ich auf schuldig. Damit ist die Anklageerhebung beendet und Sackett für eine Nacht ausgeschaltet. Dann lasse ich Cora zu Ihnen bringen. Mehr als 5 Minuten braucht sie nicht, dann ist sie bereit auszupacken. In diesem Moment schicke ich Kennedy rein. Kennedy? Der war mal Detektiv, jetzt arbeitet er für mich ab und zu. Ah, ein Spitzel. Sagen wir, ein Strohmann. Sie denkt, sie packt vor der Polizei aus und es wirkt. Als es mal von der Seele hat, hält sie still bis heute und das reicht allemal. Das nächste war eine kleine Mitternachtskonferenz mit der Pacific States, der Guarantee of California und der Rocky Mountain Fidelity. Als die kapiert hatten, wo es lang geht, war das Geschäft schnell perfekt. Was für ein Geschäft? Erst lese ich Ihnen die Mitfahrerklausel vor, Abschnitt 141 Satz 3 und 4 kalifornisches Verkehrsgesetz. Wenn ein Mitfahrer in einem Automobil verletzt wird, hat er kein Recht auf Entschädigung, es sei denn, dass sein Unfall auf Betrunkenheit oder absichtliches Vergehen von Seiten des Fahrers zurückzuführen ist. Frank, Sie waren Mitfahrer. Und ich hatte die Frau auf schuldig plädieren lassen. Als absichtliches Vergehen reicht Mord allemal. Also kommen die beiden Haftpflichtversicherungen mit je $5,000 rüber, um die Pacific States Unfallversicherungspolice zu decken. Und die Pacific States zahlt und hält die Klappe. Nicht schlecht, Mr. Katz. Ich sehe immer noch das Gesicht von Sackett, wie der Typ von der Pacific States aufsteht. Aufgrund meiner letzten Nachforschungen, hohes Gericht, bin ich überzeugt, dass kein Verbrechen, sondern ein Unfall vorliegt. Meine Gesellschaft wird daher die Versicherungsprämie voll erstatten. Ha! Sowas geht runter. Sackett hatte doch Blut geleckt. Der wollte sein Todesurteil. Also stellt er seinen Mann in den Zeugenstand, lehnt sich bequem zurück, schließt die Augen, spitzt die Ohren und dann fällt ihm der Kopf ab. Köstlich, einfach köstlich. Ja, wenn schon keine Versicherung an Coras Schuld glaubt, dann glauben es die Geschworenen erst recht nicht. Sackett weiß, er hat nur Luschen in der Hand. In diesem Moment gehen wir auf Totschlag. Sackett macht sofort mit. Das Gericht gibt ihr 6 Monate auf Bewährung. Das nennt man einen Royal Flush. Gratuliere, Mr. Katz. Bliebe noch eine Kleinigkeit. Aha. Welche Kleinigkeit? Die 10.000. Was für 10.000? Na, die $10,000, die ihr von der Versicherung kassiert habt. Für den Mord an dem Griechen. Ja, und? Was ist damit? Mein Honorar. Chambers, schauen Sie mich nicht so an. Überlegen Sie doch mal. Ist das wirklich ein Royal Flush, wenn der Jackpot nicht an Cats geht? Du hast mich verraten, Frank. Er hatte mich am Sack, Cora. Ich musste unterschreiben. Wenn ich es nicht tue, kriegt Sackett alles raus. Du hast mich verraten. Ich hab's in deinen Augen gesehen. Ich hab Schiss gekriegt. Einfach Schiss, weiter nichts. Ich wollt's nicht. Ich hab's versucht, aber er hat mich klein gekriegt. Ich weiß. Ich hab's bereut. Verdammt nochmal, ich hab's bereut. Ich hab dich ja auch verraten, Frank. Sie haben dich gezwungen, Cora. Hm. Du wolltest gar nicht. Du bist in die Falle. Ich wollte es tun. Da habe ich dich gehasst. Ich habe dich nicht gehasst, Cora. Nur mich. In der Nacht neulich hat uns der liebe Gott auf die Stirn geküsst. Er hat uns alles gegeben, was zwei Menschen sich erhoffen können. Wir hatten all die Liebe. Und dann brechen wir drunter zusammen. Der liebe Gott soll uns auf die Stirn geküsst haben? Na, dann ist der Teufel mit uns ins Bett gegangen. Red nicht so viel. Reiß nur, Frank. Reiß nur runter. Wie damals. Lass uns abhauen, Cora. There's a spot raus aus Kalifornien. In my heart, which kein Gesetz kann uns jetzt noch ändern. Kein Gesetz. Oh, Frank. Du fühlst dich jetzt sicher. So sicher. Wir hauen ab und lassen alles hinter uns. There's a place in my memory, my life Kennedy, that you feel. Sackett. No other can take it. Was kann uns noch halten, Cora? Was kann mir schon passieren, Frank? Ich bin raus aus der Sache. Raus. Totschlag. Ich muss raus, Cora. Weit weg. Verstehst du, Frank? Sie können mich in der Sache nicht nochmal vor Gericht stellen. Steht in der Verfassung oder so. Ich bin raus aus der Sache. Irgendwohin. Wo ich nicht jeden gottverdammten Tag aufpassen muss, ob du nicht zu Sackett rennst. Weil du mal wieder was nicht in den Kram passt. Verstehst du, Cora? Aber dich, Frank, dich können sie immer noch hängen. Wir könnten von vorn anfangen, Cora. Und wenn ich will, kann ich dich baumeln sehen. Baumeln sehen. Baumeln. Baumeln. Frank, ich weiß, was du die ganze Zeit tust. Du liegst da und überlegst, wie du mich am besten umbringst. Ich hab geschlafen. Lüg mich nicht an, Frank. Ich will dich ja auch nicht anlügen. Und ich muss dir was sagen. Also gut. Ja, es ist wahr. Ich weiß es. Ich weiß es schon die ganze Zeit. Und du? Hast du mich nicht Sackett ausliefern wollen? Ist das nicht dasselbe? Es ist dasselbe. Dann sind wir quitt. Wieder einmal quitt. Dort, wo wir angefangen haben. Nicht ganz. Ich hab dir gesagt, ich muss dir was sagen. So? Ich krieg ein Kind. Was? Ich hab's geahnt, als ich wegfuhr. Und gleich nachdem Ma tot war, hab ich's gewusst. Wir kriegen ein Kind? Ein Kind? Ein Kind, ein Kind, ein Kind, ein Kind, ein Kind, ein Kind, ein Kind, ein Kind. Bitte, bitte, Frank, Frank, Frank. Ich muss dir erst noch was sagen. Du hast doch alles gesagt. Ein Kind, ein Kind, ein Kind. Hör einfach zu, Frank, hör mir einfach mal zu. Die ganze Zeit auf dem Friedhof habe ich darüber nachgedacht, was es für uns bedeutet, weil wir doch ein Leben genommen haben. Und jetzt geben wir eins zurück. Stimmt. Es war alles noch ein bisschen durcheinander damals. Aber jetzt ist es nicht mehr durcheinander. Ich konnte Sackett nicht anrufen, Frank. Ich konnte's nicht. Ich kann nicht ein Kind haben und eines Tages kriegt es raus, ich habe seinen Vater wegen Mord aufhängen lassen. Also doch. Du wolltest zu Sackett? Nein. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte nur weg. wollte dich zugrunde richten damals. Und trotzdem konnte ich nicht zu Sackett. Nicht, weil du mich nicht aus den Augen gelassen hast. Ich hätte aus dem Haus rennen können. Es war, naja, wie ich schon sagte, deshalb. Und jetzt bin ich den Teufel los, Frank. Ich weiß, ich werde Sackett nie anrufen, weil die Gelegenheit da war und ich hatte meinen Grund und hab's doch nicht getan. Also ist der Teufel raus. Aber bei dir? Ist er bei dir raus? Wenn du ihn los bist? Was soll ich da mit ihm? Wir können nie sicher sein, solange nicht auch du deine Gelegenheit gehabt hast. So wie ich. Ich sag dir, er ist weg. Als du dir überlegt hast, wie du mich am besten umbringst, habe ich an das Gleiche gedacht, Frank. Wie du mich am besten umbringen könntest? Beim Schwimmen. Wir schwimmen weit raus, wie damals. Und wenn du nicht willst, dass ich zurückkomme, brauchst du mich nur nicht zurückzulassen. Das erfährt nie einer. Sowas passiert eben am Strand. Und weißt du, warum ich so gern gegen die Wellen liege? Nein. Damit die Wellen sie heben. Ich hab's so gern. Sind sie groß, Frank? Oh, oh, oh. Sag ich dir heute Abend. Ich hab das Gefühl, sie sind groß. Das hab ich dir noch gar nicht gesagt. Nicht nur, dass man weiß, man macht ein neues Leben, auch was es mit einem selber macht. Meine Brüste sind größer. Und ich will, dass du sie küsst. Zu Befehl, Ma'am. Mein Bauch wird auch bald groß. Ich freue mich drauf. Jeder soll es sehen. Den gucke ich mir von unten an. Der Teufel ist raus. Spürst du es, Cora? Er ist raus. Ein für alle Mal. Raus, raus, raus, raus, raus. Raus aus mir. Wir werden von vorn anfangen, Cora. Genauso wie du es gesagt hast, von vorn. Ein neues Leben. Hey, Cora! Cora! Schlimm. Alles okay? Ich denke schon. Hast du Wasser geschluckt? Nein. Frank. Ja? Mir ist so komisch. Halt dich an mir fest. Vielleicht habe ich mich vorhin doch überanstrengt. Weißt du, wie ich den Kopf über Wasser halten wollte? Damit es kein Salzwasser abkriegt. Bleib locker, Cora. Ganz locker. Ich habe von Frauen gehört, die eine Fehlgeburt hatten. Weil sie sich überanstrengten. Nicht verkrampfen, Cora. Leg dich gerade aufs Wasser. Gerade. Ganz locker. Na, ja. So. Oh. Nicht schwimmen. Versuch nicht zu schwimmen. Ich schlepp dich ab. Alles wird gut, Cora. Du wirst sehen, alles wird gut. Der Teufel ist raus, Cora. Hast du es gespürt? Ist raus aus mir. Und deshalb wird alles gut. Und bloß diesen Arsch da vorne. Hey, pinnst du? Jetzt guck dir mal diesen Arsch von deinem Lahmarsch an. Hey, Mann. Wir müssen ins Krankenhaus. Bin ich zu Hause aus. Meine Lady und ich und mein Sohnmann müssen ins Krankenhaus. Ich sag's ja, er brennt. Jetzt war's. Tut mir leid, Freund. Jetzt zeig ich dir, wie Papi von hinten aus. Jetzt haben sie mich, Cora. Ja. Sie haben mich. Sie haben mich am Arsch. Ketz hat getan, was er konnte. Es war aussichtslos von Anfang an. Sackett hat gesagt, ich sei ein toller Hund, den man aus dem Weg räumen muss. Er hat sich alles zurechtgelegt. Erst haben wir den Griechen umgebracht, um an sein Geld ranzukommen. Dann habe ich dich geheiratet. Und dann habe ich dich umgebracht, damit ich alles selber haben kann. Den Rest hat mir dein kleiner Brief gegeben, weißt du noch damals? Als du mal wieder abhauen wolltest. Du hast ihn in die Registrierkasse gelegt, damit ich ihn am Morgen finde, wenn du weg bist. Aber du warst nicht weg. Am nächsten Morgen da haben wir geheiratet. Und anschließend sind wir schwimmen. Und die Registrierkasse blieb zu, wie die Tankstelle und die Kneipe. Und so konnte ich deinen Brief nicht finden. Es ist der süßeste kleine Brief, den ich mir denken kann. Aber es steht drin, dass wir den Griechen umgebracht haben. Jetzt bin ich in der Todeszelle, Cole. Und schreib das hier fertig, damit Pfarrer McConnell es lesen und mir zeigen kann, wo es ein bisschen geändert werden muss. Interpunktion und so. Wenn ich Aufschub kriege, behält er es und wartet ab, was passiert. Wenn sie mich kriegen, soll er sehen, ob er wen findet, der es druckt. Es fängt an, sich zu drehen, Cole. Alles dreht sich. Und auf einmal bin ich mir nicht mehr so sicher. Cole, du weißt doch, es war ein Unfall. Du weißt doch, ich hab's nicht getan. Das weißt du doch, Cole. Sitzt einer, der hat seinen Bruder umgebracht und sagt, er war es gar nicht, sondern sein Unterbewusstsein. Ich habe ihn gefragt, was es heißt. Er sagte, man hat zwei Ichs, eines, das man kennt, und ein anderes, das man nicht kennt, weil es unterbewusst ist. Das hat mich ganz schön fertig gemacht. Mir dreht sich schon alles sich. Ich glaube, die machen einem irgendwas ins Essen, damit man nicht dran denkt. Ich versuche nicht zu denken. Ich bin draußen auf dem Meer, bei dir, Cole. Der Himmel ist über uns. Und um uns das Wasser, das viele Wasser. Und wir reden, wie glücklich wir sein werden. Für immer und ewig. Ich glaube, ich bin über den Berg, wenn ich bei dir bin. Wenn ich bei dir bin, Cora, glaube ich dran. Wenn ich anfange, es mir vorzustellen, wird alles schwummrig. Kein Aufschub. Sie kommen, Cora. Gleich sind sie da. Pfarrer McConnell sagt, Gebete helfen. Sag eins, Cora, sag eins. Für dich und mich und bete, dass wir gleich zusammen sind. Wo immer das sein mag. Wenn der Postmann zweimal klingelt. Hörspiel nach dem Roman The Postman Always Rings Twice von James M. Cain. Musik Gerd Bessler. Es sprachen Frank Chambers, Konstantin Graudus, Cora Papadakis, Christine Marquitain, Nick Papadakis, Derval de Feria, Sackett, Jürgen Holz, Katz, Felix von Manteuffel, Krankenschwester, Iris von Reppert, Polizist Reinhard von Stolzmann, Richter Peter Lerchbaumer, Pat Kennedy Berthold Tötzke und Willi Walter Renneisen. Ton Peter Jochum, Technik Hildegard Händel, Regieassistenz Marlene Renner, Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Südwestfunk aus dem Jahr 1994.